Ich habe dieses Semester ja gewidmet einem zentral wichtigen Thema der Frage des menschlichen Leibes. Das soll ja in allen Vorlesungen eine wichtige Rolle spielen. Und heute im Speziellen will ich Ihnen einen Denker präsentieren. Ich will sozusagen zurücktreten, quasi. Natürlich kann ich das nicht vollständig. Ich muss da auch kommentierend als eigener Philosoph auch zu einem anderen Philosophen. Also ich will Ihnen einen Denker vorstellen, der für diese Thematik wahrscheinlich heute der wichtigste ist. Und nämlich Hermann Schmitz. Ich will ganz kurz einige Bemerkungen zu diesem Philosophen machen, wie ich zu ihm komme und was der mit dieser Thematik zu tun hat. Ich selber habe vor relativ kurzem den Namen noch nicht einmal gekannt. Ich hatte immer mal wieder gehört, gelesen, in verschiedenen Kontexten, es gäbe einen sogenannten Leitphilosophen, Hermann Schmitz, der sei Professor für Philosophie in Kiel. Immer mal wieder hat man Zitate irgendwo gefunden, die schienen mir fast durchgängig sehr interessant zu sein. Ich bin dann zum ersten Mal vor 3 Jahren, also 97, über ein Buch eingehender auf Schmitz aufmerksam geworden, also relativ spät. Schmitz ist Jahr 1922, also mittlerweile ist er 78, also sehr spät, vor 3 Jahren, bin ich durch ein Buch aufmerksam geworden auf Schmitz, was auch im Literaturverzeichnis ist. Günther Schulte, ein Philosoph und Bildhauer, sehr interessanter Mann, aus Köln. Günther Schulte, auch relativ unbekannt, aber ein sehr interessanter, pointierter Denker. Günther Schulte hat ein Buch geschrieben, das heißt, viele Bücher geschrieben, aber ein Buch war mir in die Hände gefallen, hat er mir jemand geschenkt, Die Philosophie der letzten Dinge, bezogen auf einen Buchtitel von Otto Weininger, mit dem Untertitel Liebe und Tod als Grund und Abgrund des Denkens. Generalthese, alles Denken dreht sich bewusst oder unbewusst um die Frage, was ist der Tod und was ist die Liebe? Auch, so weist Günther Schulte nach, bei Denkern, die das gar nicht im engeren und direkten Sinne thematisieren. Und in diesem Buch wird an mehreren Stellen, an mehreren prominenten Stellen, Hermann Schmitz erwähnt. Die Leibphilosophie von Hermann Schmitz erwähnt. Da gibt es einen brillanten Essay, der beschäftigt sich mit dem eher makaberen Thema einer Ganzkörpertransplantation und den schauerlichen und erkenntnistheoretisch ja äußerst verzwickten, um nicht zu sagen abgründigen, ja monströsen Konsequenzen, die ein derartiger Gedanke hat, da taucht Hermann Schmitz auf. Und dann war ich bei einem, später im Winter, 98, 99, bei einem anthroposophischen Physiker Martin Basfeld auch wieder auf Schmitz gestoßen. Also an einem Anthroposophen, der sich sehr wohlwollend, kritisch, aber doch mit viel Respekt, viel Anerkennung zu Hermann Schmitz äußert. Und dann war ich im letzten Sommer, also 99, in dem dickleibigen Buch von Peter Sloterdijk, Sphären 2, Globen, auch nochmal, zum dritten Mal, auf Hermann Schmitz gestoßen. Sloterdijk verehrt Schmitz sehr, er ist auch stark beeinflusst von ihm, obwohl er relativ selten direkt genannt wird im Buch. Kurzum, es waren 3 Bezüge, die mich dann irgendwann dazu veranlasst haben, mir mal einige Bücher von Schmitz zu besorgen und mich da rein zu vertiefen. Nun, das war ein spannendes Unterfangen und das ist es auch heute noch, denn diese Bemühungen sind keineswegs abgeschlossen. Ich habe festgestellt, dass dieser Hermann Schmitz wirklich ein faszinierender Denker ist, der wie kaum ein anderer die Frage des menschlichen Leibes darüber haben wir ja schon in den drei vorherigen Vorlesungen gesprochen, versucht hat, sehr subtil, sehr differenziert, sehr tiefgründig und vieldimensional anzugehen. Also nicht die Frage des Körpers, einfach des menschlichen Körpers, sondern die Frage des Leibes. Ich habe das ja schon mehrfach anklingen lassen. Also, und das will ich Ihnen versuchen darzustellen. Ich habe dann natürlich versucht, das Umfeld von Schmitz ein bisschen zu erkunden. Woher kommt er? Wovon ist er beeinflusst? Man versucht ja immer rauszubekommen, wovon sind Denker beeinflusst? Was sind prägende andere Denker, die ihn in irgendeiner Form direkt oder indirekt geprägt haben? Er selber nennt einen Denker, dem er sich wie keinem anderen verwandt fühlt und als dessen Erbe er sich selbst begreift. Und das ist Ludwig Klages. Ludwig Klages, ein umstrittener, von manchen ja als faschistoid verdächtigter Denker. 1872 bis 1956 sind seine Lebensdaten, hat ein riesiges philosophisches Werk hinterlassen. Sein wichtigstes und voluminösestes Buch trägt den Titel Der Geist als Widersacher der Seele. Einen provokativen Titel, an dem eigentlich schon die ganze Grundthese des Buches enthalten ist. 1929 bis 1933 erschienen. Grundthese, ganz vereinfacht, der Geist ist der Widersacher der Seele. Es gibt quasi einen transzendenten Dämon, den Geist, verstanden als abstrakten Intellekt, der den lebendigen Fluss stört, unterbricht, ja zerstört, der also als Widersacher von lebendigen Prozessen auftritt. Und Klages hat in einem 1500 Seiten Opus, eben dem Geist als Widersacher der Seele, faszinierend plausibel gemacht oder zu machen versucht, dass die Urwahrnehmung des Menschlichen in der Weltseins sich in Bildern vollzieht. Er hat also versucht, die Vorstellung des Bildhaften in der Weltwahrnehmung in den Mittelpunkt zu rücken. Die Wahrnehmung der Welt vollzieht sich in Bildern, in Atmosphären. Bei ihm taucht der Begriff dann in einer Weise auf, wie wir ihm dann auch bei Hermann Schmitz begegnen. In Atmosphären. Er hat also ein Element rausgegriffen, das in der üblichen Philosophiegeschichte ja unterbelichtet war. Atmosphären, das Herausspüren von ganzheitlich verstandenen Zusammenhängen der Weltwahrnehmung und der Wahrnehmung anderer Menschen, von Tieren und Pflanzen, war ja eher in der traditionellen Philosophie ein Feld, was dem Subjektiven zugewiesen wurde. Das habe ich ja Ihnen in der letzten Stunde versucht zu erläutern im Zusammenhang mit der Frage der Genesis, der Entstehungsgeschichte des sogenannten mentalen Selbst. Nicht? Also das Fühlen wurde zwar anerkannt als eine Wirklichkeit des Seins, aber hatte gewissermaßen keine eigene ontologische Wirklichkeit. Denn was ist Fühlen? Was ist Trauer? Was ist Freude? Was ist Zorn? Was sind Stimmungen, eine Abendstimmung, eine Morgenstimmung, eine niedergedrückte Stimmung, eine gewittrige Stimmung? Was sind das alles für Atmosphären, die den Einzelnen ja ganzheitlich, integral ergreifen und vollkommen durchwalten und durchstimmen? Und das hatte ja in der Antike vor der Herausbildung des mentalen Selbst dazu geführt, dass der Mensch sich, das habe ich ja erläutert, immer im Blickfeld numinoser Mächte sah. Er war immer der Angeblickte. Der Mensch immer als der Angeblickte von allen Seiten des Kosmos durchstrahlte und durchwaltete, während sein eigenes Ich, was ganz zaghaft, zart, rudimentär im Entstehen war, im 6., 5., 4. Jahrhundert vor Christus, ganz allmählich erst diese ontologische Kehrtwendung vollzog, vom Angeblicktwerden zum Selberblicken. Und damit war eine fundamentale Kehre eingeleitet in der Betrachtung. Der Mensch ist nun der Selberblickende und Man kann hier, wie das ja auch Heidegger und andere getan haben, einen Akt der Selbstermächtigung erblicken. Wie immer man das jetzt bewertet im Einzelnen, das kann man ja erst einmal phänomenologisch betrachten. Der Mensch ergreift quasi die eigene Ich-Haftigkeit, er ergreift die eigene Subjektivität, er löst sich von diesem nominosen Angeblicktwerden, durchwaltet und durchstrahlt werden und blickt nun selber. Er ist selber der Blickende und damit verobjektiviert er die Welt. Damit wird die Welt verobjektiviert, sie wird vergegenständlicht, die Welt wird zum Außen. Das ist wichtig. Die Welt war vorher in einem ganzheitlichen Sinne ein schwer definierbares Ineinander von Außen und Innen. Außen und Innen waren nie scharf getrennt. Der Mensch hat nicht eine sogenannte objektive Außenwelt scharf getrennt von einer sogenannten rein subjektiven Innenwelt. Und das ist ja die moderne Universaltrennung, die erst einmal jeden von uns mehr oder weniger direkt oder intensiv bestimmt. Es gibt eine objektiv existierende Außenwelt und es gibt eine Innenwelt, die mehr oder weniger in den vielfältigen subjektiven Innenräumen der je Einzelnen besteht, die aber immer eine gewisse Unverbindlichkeit haben, zumal dann, wenn Gefühle ins Spiel kommen. Und das ist die Ausgangsposition. Davon geht Schmitz aus. Er bezieht sich da auch auf Heidegger, ganz stark, ich sagte es schon, auf Klages und andere. Und er sieht, wie das Nietzsche als erster erfasst hatte, dass mit Sokrates und Platon ungefähr eine Kehre einsetzt in der Geistesgeschichte. Und das zeigt er in einem wunderbaren Essay, den ich jetzt hier an den Anfang stellen möchte, wie sich der Prozess vollzog, den ich mit ganz anderer Sprache bezeichne, eben als diese Kehre vom Angeblicktwerden, also aus dem kosmischen Ganzen ständig durchwaltet werden, zum Selberblicken. In einem brillanten Essay mit dem schlichten Titel, dem eher sehr abstrakt theoretisch wirkenden Titel Leib und Seele in der abendländischen Philosophie, versucht er zu zeigen, was sich damals abgespielt hat. Und ich will das mal Ihnen darstellen, weil das auch viele Zusammenhänge aufweist mit meinem eigenen Denken. Vielleicht noch eine Bemerkung zuvor. Warum ich von Schmitz fasziniert war, war nicht nur der Versuch, den Leib zu denken, was ja sehr schwierig ist, darüber haben wir ja schon gesprochen. Der Leib ist ja nicht der Körper. Den Leib wirklich zu denken, ihn auf prägnante oder imprägnante Begriffe zu fassen, was wirklich im innerleiblichen Spüren und im atmosphärischen Spüren passiert. Das war das eine. Und dann hatte mich fasziniert beim Schmitz, dass er, wie wenige andere, versuchte, den Raum zu denken. Das ist ein Thema, was mich seit Jahrzehnten beschäftigt. Darüber habe ich viel geschrieben und auch viel gesprochen in der Öffentlichkeit. Was ist der Raum? Ein Mysterium im Grunde. Es gibt keine wissenschaftlich ausdifferenzierte, wirklich fundierte Theorie des Raumes. Der Raum ist nach wie vor ein großes Mysterium. Und Schmitz wirft der herkömmlichen Philosophie mit ihrem, wie er das nennt, psychosomatischen Dualismus im Grunde vor, dass sie die Seele raumlos macht, dass sie der Seele eigentlich den ontologischen Ort im Raum und als Raum streitig macht. Und er geht dann sogar so weit, auch das war ja schon angeklungen, den Seelenbegriff überhaupt erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Und sagte, er habe aufs Ganze seiner Wirkungen gerechnet, eher Verwirrung gestiftet. Der Begriff der Seele oder wie er das nennt, die Innenwelthypothese, die ja jedem von uns geläufig ist, weil wir sind ja alle Erben dieser Innenwelthypothese, dass ja die ja synchron zu sehen ist zur Vergegenständlichung der Außenwelt. In diesem wunderbaren Essay heißt es zum Beispiel über diese Frage, Leib und Seele in der abendländischen Philosophie: Die leiblichen Regungen, um das einfachste und vielleicht wichtigste Gegenbeispiel zu wählen, also gegen diesen psychosomatischen Dualismus, passen nicht in dieses Verteilungsschema. Hier der Körper, dort eine raumlose, ortlose, unausgedehnte Seele. Hunger, Durst, Schmerz, Kitzel, Wollust, Ekel, Frische, Müdigkeit und vielerlei Benanntes oder noch Namenloses dieser Art aus dem Gegenstandsgebiet des Spürens am eigenen Leibe ohne Vermittlung durch Sehen, Hören und Tasten ist unverkennbar auf eigentümliche Weise räumlich ausgedehnt und kann schon deshalb nicht der als raumlose Innenwelt gemeinten Seele zugerechnet werden. Ebenso wenig darf es als Bestandteil des Körpers, als körperlich im herkömmlichen Sinn gelten, da man sonst mittelbaren oder unmittelbaren Zugang durch Sehen und Tasten zu ihm verlangen müsste. Also diese Gefühle wie Hunger, Durst, Schmerz und so weiter, meint er und macht er auch plausibel, haben einen räumlichen Charakter. Sie sind nicht raumlos, sie sind nicht ortlos. Auch wenn sie nicht unbedingt in einem koordinatenmäßigen Sinne am Körper, am physischen Körper, jedenfalls nicht immer zu fixieren sind. Walter Schmitz: Ich kenne nur einen Fall, in dem eine fremde leibliche Regung so unmittelbar geradezu wie Körper oder Farben gesehen werden kann, nämlich als begegnender Blick. Das spielt in seiner Philosophie eine große Rolle. Das Blicken, der Ringkampf der Blicke. Er hat sich sehr intelligent zur Frage des Blickens, des sich Anblickens geäußert. Was passiert, wenn Menschen sich anblicken? Nicht psychologisch, sondern leiblich, direkt, wirklich, in der leiblichen Kommunikation. Was geschieht in diesem Blicken? Die dualistische Tradition sucht sich die leiblichen Regungen als Organempfindungen zurechtzulegen. Diese These kennen Sie alle. Organ soll die körperliche Empfindung die seelische Hälfte sein, in die das schlichte Phänomen zerrissen wird. Es gibt keine Organempfindung, wie ich gezeigt habe. Immer wieder sagte, habe ich widerlegt, habe ich gezeigt. Nun, das ist sehr fast apodiktisch gesagt, das kann man jetzt auf sich beruhen lassen. Er glaubt, das gezeigt zu haben, er glaubt wirklich, diese Innenwelthypothese widerlegt zu haben. Erst indem ich die leiblichen Regungen aus diesem Versteck am Rande der herkömmlichen Wissenschaftssystematik befreite, konnte es mir gelingen, das große und wichtige Gegenstandsgebiet des Spürens am eigenen Leibe von der Wurzel her begrifflich zu rekonstruieren und in seiner Bedeutung für das Menschsein bestimmen. Unräumlichkeit versagt also als Kriterium des Seelischen beim Versuch einer Aufgliederung des Menschen in Körper und Seele. Also eine wesentliche These seiner Überlegung ist immer wieder die von der Räumlichkeit der Gefühle, auch der Räumlichkeit der leiblichen Regungen. Er sagt immer wieder, darüber haben wir schon gesprochen, Gefühle sind Atmosphären. Wenn ich in dem Zusammenhang schon in der ersten Vorlesung vor 3 Wochen das Wort Psychoatmosphären verwendet habe, dann ist das nicht im Sinne von Schmitz, weil für Schmitz gibt es keine Psychoatmosphären, es gibt nur Atmosphären. Das ist also das, was wir als Psychoatmosphäre bezeichnen, ist darin eingeschlossen. Nicht besser steht es mit der Privatheit, die von denen, die jedem Menschen eine private Innenwelt im Gegensatz zur öffentlichen Außenwelt reservieren möchten, als Kennzeichen des Seelischen empfohlen wird. Wir wissen alle, dass mit der Entstehung der modernen Subjektivität natürlich auch die Privatheit entstand, die sogenannte Privatsphäre. Jeder hat seinen privaten, nur eigenen und nur eigenen Innenraum. Die Innenwelthypothese. Seiner Überzeugung nach hat dieser Vorgang, den ich ja auch gekennzeichnet habe vor einer Woche in meiner Sprache, bei ihm hat das 3 entscheidende Komponenten, die er folgendermaßen bezeichnet. Die erste Komponente, also was vor ungefähr 2500 Jahren abgespielt hat. Erste Komponente, die menschliche Selbstermächtigung, wie er das nennt, in Anlehnung an bestimmte Begriffe, die man dann auch bei Martin Heidegger und anderen findet. Die menschliche Selbstermächtigung. Die zweite Komponente ist der sogenannte Physiologismus, die Wahrnehmungstheorie, dass über Sinnesrezeptoren der Hauptteil der Weltwahrnehmung als eine Außenweltwahrnehmung dann in etwas Inneres, in die seelische Innenwelt hineinkommt und dort, wie das Kant gesagt hatte, mittels des Verstandes als in sich konsistente Wahrnehmung interpretiert wird. Er meint, das stimmt nicht. Und stellt das in einem riesigen Gedankenbogen dar, dass wir immer schon vor all dieser Art von Aufteilung eine ganzheitliche Wahrnehmung haben, jenseits der bloßen Ordnung von Sinnesempfindungen im Sinne von Kant und anderen. Die dritte Komponente ist die Objektivierung der Außenwelt, also die menschliche Selbstermächtigung ist die eine Komponente, dann was er den Physiologismus nennt, also die genannte sinnesphysiologische Lehre und die Objektivierung der Außenwelt. Die menschliche Selbstermächtigung fungiert für ihn als der Versuch des Menschen, sich zu befreien von der ihn ständig bestimmenden und bedrohenden Überwältigung, was ich das Angeblicktwerden nenne. Der Mensch befreit sich von der Überwältigung. Es gibt ein interessantes Wort im griechischen Denken, thymos, was so viel wie Liebe, Zorn heißt, aber auch Herrschen und frei sein, was als bewusster Gegenbegriff gesetzt wird zu Psyche, die eher und zunehmend mehr dann mit dem Ich verbunden wird. Das heißt, er zeigt das sehr schön noch bei Homer, dass der Mensch noch kein klar herauskonturiertes Ich entwickelt hat, dass er sich durchwaltet fühlt vom Thymos, von einer numinosen, ihm vollständig ergreifenden Macht. Und dass alle Empfindungen, Stimmungen, Aura-Empfindungen und Ähnliches letztlich eigene Wirkmächte und wirkliche Mächte sind. Auch Eros als eine eigene Wirkmacht. Die Seele ergreift sich selber in dieser Selbstermächtigung und distanziert sich von diesen sie durchwalten und durchwirkenden, überwältigenden Mächten. Aber sie müssen irgendwo bleiben. Diese überwältigenden Mächte müssen ja ihren Ort haben, sind ja nach wie vor da. Sie müssen abgedrängt werden und werden auch abgedrängt. Sie werden nun zunehmend in eine quasi unverbindliche Innenwelt abgedrängt. Bis hin zu der berühmten Lehre der primären und sekundären Sinnesqualitäten von John Locke, dass das eigentlich Objektive nur die materielle Welt, die Ausdehnung sei, die Stofflichkeit, dann gefasst als Kausalität in der idealistischen Philosophie, und dass der Rest Gefühle, Empfindungen, Farben und Ähnliches der nur subjektiven Innenwelt angehört. Der nun sich so ermächtigt habende Mensch, schreibt Schmitz sehr tiefsinnig, sei nun formal, vernünftig und emanzipiert, eben deshalb, welche grausige Ironie, aber inhaltlich ratlos geworden, letztlich auch inhaltleer. Darüber werden wir noch sprechen. Der zweite Punkt ist nun, dass die Sinnesphysiologie, die ja bis heute eigentlich die dominierende ist, Grundthese, es gibt eine Außenwelt, es gibt einen Organismus, der über Sinnesorgane Information, Kunde erhält von dieser Außenwelt und der nun in seinem Geist, in seinem Gemüt, wie Kant das nennt, diese Welt zu einer konsistenten Erfahrung fügt. Schmitz wendet dagegen ein und macht das an vielen Beispielen deutlich, dass der Mensch immer schon bevor diese Trennung, diese, wie er meint, künstliche Trennung vorliegt, eine ganzheitliche Wahrnehmung von Situationen hat, bevor er überhaupt Zeit hat, bevor auch der Organismus gleichsam Zeit hat, überhaupt zu reagieren, reagiert der Mensch bereits in einer ganzheitlichen Situation. Er hat also eine Art Universalwahrnehmung, eine integrale Wahrnehmung des Ganzen. Gleich nach dem Platon, von dem stammt das, wissen viele nicht. Diese Sinnesphysiologie in dem modernen Sinne geht auf Platon zurück. Gleich nach dem Platon im Thyatet, durch Deutung der Augen, Ohren und so weiter als Sinnesorgane, das heißt Werkzeuge der Wahrnehmung von Qualitäten wie Weiß, Schwarz und so weiter, den Physiologismus endgültig etabliert hat, begründet er den Rationalismus, indem er die Sachverhalte, dass etwas ist, was es ist und wie es sich zu etwas verhält, aus der Wahrnehmung verweist und der Einsicht des Verstandes oder Urteilsvermögens überträgt. Das ist so selbstverständlich für viele sogenannte moderne Menschen, dass sie gar nicht verstehen können erst einmal, was daran ernsthaft zu kritisieren wäre. Weil wir sind ja alle, das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ja Erben dieser Selbstermächtigung und der Entstehung des mentalen Selbst. Dieses mentale Selbst ist ja die Conditio der gesamten modernen Denkbewegung, unser aller Grundlage erst einmal, unser aller, wenn man so will, Abstraktionsbasis. Insofern eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Der Sinnesphysiologe heute würde ja gar nicht akzeptieren können, dass ein Mensch über die Sinnesorgane hinaus, ohne dass das deswegen übersinnlich wäre oder jenseitig oder transzendent, eine Gesamtwahrnehmung hat. Schmitz bringt ganz viele Beispiele von etwa jemand, der einer Bedrohung ausweicht, der in einer ungeheuren Schnelligkeit ganzheitlich auf diese Bedrohung reagiert und seinen Körper entsprechend bewegen kann, bevor überhaupt im Sinne der sinnesphysiologischen Lehre diese Reaktion möglich ist. Darüber sprechen wir noch. Der dritte Punkt ist die Objektivierung der Außenwelt. Darüber habe ich schon gesprochen. Der moderne Ingenieur als jetzt Endprodukt, der mit nüchterner Selbstdisziplin alles Begegnende auf das Zähl- und Messbare reduziert, schließt so den Bogen zwischen diesen beiden Säulen der psychosomatischen Anthropologie, der Selbstermächtigung der Person und der Objektivierung der Außenwelt. Dann zeigt das Schmitz sehr schön im Zusammenhang mit Äußerungen von Klages am Eros. Er sagt mit einigem Recht, zu dieser Selbstermächtigung, Sie erinnern sich an das, was ich vor einer Woche gesagt habe, zu dieser Selbstermächtigung gehört auch ein Distanzverhältnis zu dem Überwältigenden, zu dem in einem numinosen Sinne Überwältigenden des Eros. Er zeigt das an einer prominenten Stelle von Platon in der Politeia. Er paraphrasiert das und kommentiert das. Wie prekär am Höhepunkt und Abschluss der Seelengründungszeit dieser Versuch noch ist, also diese Selbstetablierung des mentalen Selbst, wie ich das nenne, zeigt das schauerliche Bild der Seele, das Platon in der Politeia entwirft. Der Mensch im Menschen, die für sich allein schwache, aber zur Herrschaft berufene Vernunft, Geburtsstunde auch des Rationalismus, Sokratismus, bewacht zusammen mit dem Löwen im Menschen, dem Herd der aggressiven Regung, des Stolzes und Ehrgefühls, das vielköpfige, undurchschaubare, unheimliche Ungeheuer im Menschen, das dort den meisten Platz einnimmt, den Herd der sinnlichen Regungen. Also die sinnliche Regung als ein gewaltiges Meer, als ein quasi chaotisches Meer, was ständig anflutet und dem das mentale Selbst also eine Barriere errichtet. Dieses Gleichnis hat der Folgezeit die verhängnisvolle Doktrin des Humanismus beschert. Das muss man hier im Kontext sehen. Er wendet sich nicht gegen den Humanismus im üblichen Sinne, im Sinne eines Antihumanismus, um das nicht misszuverstehen, beschert, der den Menschen in einen eigentlichen Menschen, den Menschen im Menschen und einen Unmenschen im Menschen spaltet. Diese Spaltung hat sich besonders stark auf die Einordnung des Geschlechtslebens in das menschliche Selbstverständnis ausgewirkt. Der Geschlechtstrieb mit seiner spontanen und heftigen Entzündbarkeit galt als besonders gefährliche Bedrohung der personalen Emanzipation und Selbstermächtigung. Darüber haben wir ja auch ansatzweise im Zuge meiner Theorie der Bewusstseinsentwicklung gesprochen, dass natürlich die Sexualität, jetzt um einen modernen Begriff zu verwenden, immer die Bedrohung war. Der Eros war immer das Bedrohende, dem sich natürlich das sich selbst ergreifende Subjekt immer konfrontiert sah in irgendeiner Form. In Platons Phaidros ist einerseits, wie schon gesagt wurde, seine Erregung durch den Anblick schöner Knaben beim homosexuellen Mann, gleichsam die unterste Stufe der erotischen Leiter, die den Aufstieg zu den Ideen in Aussicht stellt. Andererseits aber ist er dort das böse Seelenross, das den Seelenwagen aus dem Kurs zu bringen droht und nur mit Mühe und Not gebändigt werden kann. Gleich dem gegen die göttliche Vernunft im Kopf wie ein wütendes Tier rebellierenden männlichen Glied nach dem Timaios. Also der Phallus als ein Ungeheuer quasi, als ein kaum zu bändigendes Ungeheuer. Die Bemühung, den Geschlechtstrieb in die abgegrenzte und zentrierte Innenwelt des einzelnen Bewussthabers einzuschließen, wurde aufgrund dieser Einschätzung seiner Wirksamkeit als gefährliche Störungsquelle personaler Emanzipation besonders stark. Mit der Folge, dass die Offenheit dieses Triebes für atmosphärische Gefühle, Eindrücke und Impulse verkannt oder geschädigt wurde. Auch in diesem Zusammenhang, auch zu diesen Dingen habe ich mich ja im Einzelnen schon geäußert. Eros war ganz eindeutig noch etwa bei Empedokles gar nichts Personales, sondern war eine den Menschen ganzheitlich ergreifende, quasi kosmische Macht. Eros war eine nominose kosmische Macht und keineswegs eine personal zu begrenzende Form von Weltwahrnehmung, die man als Sexualität im engeren Sinne bezeichnen könnte. Das also in ganz knapper Form zu dem Versuch von Schmitz, das von mir in der letzten Woche Dargestellten in seinen Worten zu begründen und abzuleiten. Also, nun macht er einen kolossal gewagten Versuch. Und das muss man einfach sagen, das ist gewagt. Mit hohem Risiko. Ob ihm das gelungen ist, kann man auf sich beruhen lassen. Aber man sollte erstmal zur Kenntnis nehmen, was er macht. Er macht nun folgenden Versuch. Er versucht nun, den Bogen zurückzuspannen, ähnlich wie Heidegger, aber vollkommen anders, in diese Phase vor 2500 Jahren, versucht herauszuspüren, was geschehen ist und versucht nun, diese ganzheitlich ergreifenden, im Sinne der Antike, nominosen Mächte phänomenologisch zu bestimmen. Also nicht im Sinne eines Rückfalls in eine vormentale Bewusstseinsverfassung, einer Regression, das ist nicht der Fall. Das wäre ja eine Möglichkeit. Man könnte ja sagen, gut, diese mentale Entwicklung war ein Irrweg, wir korrigieren diesen Irrweg und sagen, gut, wir müssen das rückgängig machen. Das geht nicht, wie wir wissen, das ist illusorisch, das ist naiv, das ist illusionistisch, aber es gibt ja diese Ansätze, unter anderem ja im ganzen Kontext des Präfaschismus und Faschismus, ja auf rabiate Weise, nicht? Ergreifung des Vitalen, des als das unmittelbar Lebendigen angeblich nur Wirklichen, gegen das abstrakt-rationalistische. Also das in dieser vereinseitigten Form ist immer, zumal dann, wenn sich politisch artikuliert, furchtbar. Schmitz versucht nun phänomenologisch wieder die Atmosphären dieses ganzheitlich jenseits der Subjekt-Objekt-Trennung existierende in den Blick zu nehmen. Das ist wichtig. Es ist ein Etwas, das nicht im engeren Sinne subjektiv und nicht im engeren Sinne objektiv ist, sondern in dem und durch das die Subjekt-Objekt-Dichotomie immer schon aufgehoben ist. Insofern in sich etwas zutiefst Dialogisches. Und kurz nochmal ein Rückblick auf Klages, auf den er sich ja bezieht, obwohl er sich von ihm abgrenzt und noch vieles von ihm für naiv hält. Klages hatte ja einen ähnlichen Versuch Jahrzehnte vorher unternommen, ein Versuch, von dem man sagen muss, aufs Ganze gesehen, dass er gescheitert ist. Weil Klages ein Konstrukt eingebaut hat, was so nicht haltbar war. Klages hatte, wie das ja schon der Buchtitel seines voluminösen Werkes zeigt, einen abstrakten, lebensfeindlichen Geist sozusagen als Deus ex machina postuliert, der langfristig, wie er meint, alles Leben zerstört. So war ja Klages, wie einige von Ihnen ja auch wissen, einer der Gründerväter der ganzen Ökologiebewegung. Er war ja einer der ersten überhaupt, der schon um die Jahrhundertwende, da war ja erst Ende 20, also um die letzte Jahrhundertwende, der als einer der ganz frühen Mahner gegen den Industrialismus und seine Zerstörung der Erde auftrat, auch in seinen Vorträgen, die er auf dem Hohen Meister 1913 gehalten hat, Mensch und Erde und so weiter. Er war ja also ein früher Mahner dessen, was man später als Umweltzerstörung bezeichnet, ein Vordenker, wie man das ja so schön oft sagt, der ökologischen Bewegung. Also Klages fingiert einen Dämon, den lebensfeindlichen Geist, Intellekt, der alles Lebendige untergräbt. Und das war fatal, in dieser Form fatal, weil er dann auf eine ungenaue und gefährliche Weise von einer lebensphilosophischen Strömung dann vereinnahmt werden konnte, die den Geist überhaupt und grundsätzlich ablehnt, ja verteufelt. Trotzdem, oder gleichwohl, enthält das Werk von Klages faszinierende Einsichten. So polemisiert Klages als einer der ersten in der neueren Denkbewegung gegen die bloße Subjektivität der Gefühle. Das ist wichtig, gegen die bloße Subjektivität der Gefühle, als ob diese Gefühle sozusagen nur subjektive Innenwahrnehmungen wären, denen überhaupt keine Gültigkeit, auch keine ontologische Wertigkeit in der Welt zukommt, wogegen er scharf vorgeht und auch die sogenannten Atmosphären, den Begriff führt Klages hier ein, sind den Menschen als Ganzes ergreifende Wesenheiten. Nun nicht mehr numinose Mächte, göttliche oder quasi-göttliche Mächte, aber Wesenheiten, Wirklichkeiten der Welt. Ich habe Ihnen das ja am Beispiel der Raumkonzeption erläutert, wie Schmitz aus dem leiblichen Weiteraum und dem Richtungsraum, also wie er zeigt, wie aus dem Weiteraum und dem Richtungsraum in einem langen Abstraktionsprozess dann der Außenraum wird, der euklidisch dreidimensionale Raum, dann später der abstrakt vierdimensionale Raum, den er als Ortsraum bezeichnet. Ich sage ja dazu Koordinatenraum. Also wo man ganz genau festlegen kann, hier ist dieser Punkt im Kontext ganz bestimmter Koordinatenfestlegungen. Während diese Räumlichkeit der Atmosphären und auch des innerleiblichen Spürens zwar Ausdehnung hat, aber diese Ausdehnung hat keine klaren Grenzen, diese Ausdehnung hat keine Flächen. Diese Ausdehnung ist, wie er das nennt, vordimensional, prädimensional. Es ist eine Ausdehnung, aber diese Ausdehnung ist nicht genau lokalisierbar. Sie ist randlos, sie ist flächenlos. Etwas zunächst einmal für den modernen Rationalismus schwer zu begreifen ist. Nun beschäftigt sich Schmitt sehr eingehend mit dem, was eigentlich in der Weltwahrnehmung des Menschen und zwischen Menschen passiert, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Was passiert eigentlich wirklich? Sind das zwei oder drei oder mehr oder eine Gruppe von Körpern, die über ihre jeweiligen Innenwelten nun die jeweiligen sinnesphysiologisch verstandenen Signale interpretieren? Das alles spielt sich dann nur am Kopf ab, wie das die moderne Sinnesphysiologie ja bekanntlich behauptet. Das wird ja in allen Lehrbüchern, das ist alles nur im Kopf. Wie kommt dann eigentlich diese doch für jedermann sofort begreifbare, ja auch seine alltägliche Erfahrung bestimmende Unmittelbarkeit der Wahrnehmung zustande? Dass wir doch, jeder kennt das doch, auf einer sofort, eine spontane, eine sekundenschnelle Art Atmosphären begreifen, dass wir menschliche Kommunikation begreifen, dass wir ein Verständnis entwickeln für eine Situation, ohne dass wir uns darum eigentlich bemühen müssten. Er zeigt das zum Beispiel an den Blicken, das habe ich ja schon angedeutet, das ist besonders interessant. In der Antike wurde ja das Blicken, das Sehen immer noch verstanden als etwas nach außen Greifendes. Blicken war nicht nur einfach ein physiologischer Vorgang, dass irgendwelche elektromagnetischen Schwingungen auf der Netzhaut landen, dann weiter verarbeitet werden, irgendwann im Gehirn landen, sondern Blicken war immer etwas nach außen Gerichtetes. Es war immer ein Ausgreifendes in den Raum. Und das kann man immer noch merken, spüren, wahrnehmen im Blickkontakt. Es gibt Kulturen, das wissen Sie, wo es als absolut unschicklich, ja unmöglich gilt, einen Menschen länger als 2 Sekunden anzuschauen. Das ist schon unmöglich. Das ist bei uns nicht so, aber es gibt, Sie können das beobachten, wenn Sie in der U- oder S-Bahn fahren und Sie haben einen längeren Blickkontakt, gibt es zwar immer die Möglichkeit, ist das jetzt peinlich, ist das eine pure Neugierde, kenne ich den oder die Betreffende oder ist das einfach ein Grundinteresse, weil der gefällt mir oder den finde ich interessant. Auf jeden Fall kommt sofort eine eigenartige Kommunikation in den Raum, die etwas Rätselhaftes hat, die man überhaupt nicht fassen und greifen kann. Dazu mal Schmitz, zu diesen Blicken, weil das ein hochinteressantes Feld ist, was ja zunächst einmal für die Philosophie überhaupt kein Thema war. Die meisten Philosophen, ob das nur Kant oder Hegel oder Descartes, wie sie alle heißen, haben sich ja nicht mit der Frage beschäftigt, was sind Blicke, wie wirken Blicke. Man kann niemals einem anderen ins Auge schauen, ohne dass sich ein Ringkampf der Blicke, in Anführungszeichen, mit ganz derselben Struktur einspielt. Das liegt nicht an irgendeiner herrschsüchtigen Absicht, sondern an der Struktur des leiblichen Befindens, die den sich begegnenden Blicken als unteilbar ausgedehnten leiblichen Richtungen eingeprägt ist. Der Blick ist nach Schmitz eine leibliche Richtung. Das heißt, zur Weltwahrnehmung, auch zu dem, was er dann das motorische Körperschema nennt, gehört der Blick als eine Komponente, das in die Welt blicken. Vielleicht erinnern Sie sich auch, die da waren, an das, was ich über das von meiner Philosophie aus über das Sehfeld oder das Gesichtsfeld Ihnen versucht habe zu verdeutlichen. Blicke, die ineinander tauchen, sind wie Speere im Turnier. Sie greifen tief ins leibliche Befinden beider Partner ein, die sich dadurch bedeutsame Signale geben, sind schwer auszuhalten, werden gern vermieden, wenn die Situation nicht das Besondere erfordert und entfalten sich im Drama des Augenblicks zu einem vielfältigen Wechselspiel. Wie jeder weiß, das ist eine elementare Grunderfahrung bei Menschen überhaupt, was geschieht, wenn man sich anblickt, was da in blitzartiger Form an Kommunikation geschieht, jenseits des Rationalen und jenseits des Physiologismus. Es handelt sich um ein Drama des elementar leiblichen Betroffenseins, nicht um eine Beigabe von Bedeutungen, die erst das personale Erleben hineinlegte. Das zeigt sich daran, dass Blicke ebenso über Tiere wie über Menschen Macht ausüben. Jetzt gibt ja ein interessantes Beispiel, was jeder Tierdompteur ja kennt und jeder auch weiß, ist ja ein bekanntes, aber nicht erklärtes Phänomen, warum Dompteure in der Lage sind, durch Blickkontakt ein Tier, ein sogenanntes wildes Tier, unter Kontrolle zu halten. Wenn der Blickkontakt weggeht, gerät das Tier, kann das Tier außer Kontrolle geraten. Es fehlt uns heutzutage noch eine ausreichende Erklärung dafür, wie der Blick eines Menschen wirkt, zum Beispiel bei Tierbändigern. Tatsache ist, dass sobald diese ihren Blick abwenden, dann die Bestien nicht mehr im Zaum gehalten werden können. Wenn man etwa einem ruhig daliegenden und noch so majestätisch unverwandt geradeaus schauenden Löwen in die Blicklinie tritt und ihn scharf fixiert, so hält er nicht stand, dreht vielmehr sein mächtiges Haupt mit blinzelndem Auge zur Seite. Also aus dem elementaren Vorgang des Einanderanblickens leitet Schmitz eine grundlegende, eine quasi ontologische leibliche Kommunikation ab, die sich ständig abspielt, ununterbrochen, im Kontakt mit anderen. Ob das nun Tiere oder ob das Menschen sind. Schmitz erfindet jetzt einen Begriff, der für seine Philosophie entscheidend wichtig ist. Ein Begriff, der wie ein Aperçu wirkt, aber doch tief ist, den Begriff der Einleibung. Den hat er erfunden, den Begriff, den gibt es nicht im Lexikon. Einleibung, was ist gemeint? Man kennt die Einverleibung in einem direkten physiologischen Sinne, die Einverleibung, etwa der Nahrungsaufnahme, ich verleibe mir das ein, dieses wunderbare Stück Kuchen oder was immer. Die Einverleibung, was immer da an mysteriösen Vorgängen jetzt dann geschieht, ist wieder ein eigenes Ding oder auch im Sinne einer geistigen Einverleibung. Er benutzt den Begriff der Einleibung. Ganz kurz vereinfacht gesagt und vielleicht auch allzu simplifizierend gesagt, meint er, dass im Kontakt lebendiger Wesen, also Leibwesen, ein Quasi-Leib entsteht, ein höherer oder anderer Leib, der die jeweils beteiligten oder involvierten Leiber überwölbt und durchdringt, ja, bildet. Nicht, das kennt man ja auf einer eher platten Form, sagen wir mal, in der Psychologie auch, in der Gebärdensprache. Nicht? Also es gibt eine bestimmte, jeder hat eine bestimmte Art, wie ja, ich auch und jeder von Ihnen auch, bestimmte Worte, Sätze, Gedanken mit einer Gebärdensprache zu unterstreichen, eine bestimmte Gestik oder bestimmte Körperhaltungen. Und man weiß ja aus Erfahrung, dass es bestimmte Synchronisierungen von Körperhaltungen gibt, die auch verblüffend sind. Schmitz interpretiert das im Sinne seiner Theorie der Einleibung. Der in Einsamkeit, Zitat Schmitz, der in Einsamkeit und Gemeinsamkeit invariante, also in sich nicht ändernde, dialogisch-kommunikative Charakter des leiblichen Befindens, das ist wichtig. Das muss ich noch vorab sagen, dass das Leibliche, ich sagte es vorhin, immer dialogisch ist. Immer auch kommunikativ, auch immer polar. Die Qualität des leiblichen Befindens ist nach Schmitz die von Enge und Weite. Enge, Engung und Weitung. Jetzt sage ich es etwa am Atmen. Also die ständige Pulsation von Engung und Weitung. Der in Einsamkeit und Gemeinsamkeit invariante, also sich nicht veränderte, dialogisch-kommunikative Charakter des leiblichen Befindens legt die spontane Bildung und Erhaltung übergreifender, quasi leiblicher Einheiten nahe, die die Struktur des Leibes gemäß dem Alphabet der Leiblichkeit, wie er das nennt, besitzen. Aber über den einzelnen eigenen Leib, den unmittelbaren Gegenstand des eigenleiblichen Spüren hinausgehen. So etwas bezeichne ich als Einleibung. Sie ereignet sich zunächst im Alltag, unablässig, als Verschmelzung aufeinander eingespielter oder sich einspielender Leiber. Zum Beispiel beim sich Anblicken schon dem ganz Flüchtigen unter Passanten, die einander auf bevölkerten Gehwegen ohne planmäßige Koordination entgegenkommen und erstaunlicherweise ihre Bewegung so gut auf die zu erwartenden der anderen abzustimmen verstehen, dass Zusammenstöße selten sind und mit ausdrücklicher Entschuldigung bedacht werden. Ebenso beim Händedruck, der in Deutschland üblichen Begrüßungsgeste, beim Gespräch, beim Liebesspiel, zum Beispiel zwischen Mutter und Säugling, bei jeder Suggestion und Faszination, und besonders auffällig durch Koagieren ohne Reaktionszeit in gut eingespielter Kooperation bei gemeinsamer Handwerksarbeit, gemeinsam Musizieren, Wettkämpfen, Boxen, Fechten, Tennis, Rudern, Ballspiel in Paaren und Mannschaften und so weiter. Wie die Glieder und so weiter eines Leibes etwa bei den Bewegungen und Gewichtsverlagerungen, die blitzartig einen drohenden Sturz abfangen, wie Blicke und Gliederbewegungen des Autofahrers, der ebenso rasch in kritischen Augenblicken einen Unfall abwendet, so koagieren ohne Reaktionszeit unter den angegebenen Bedingungen, die durch antagonistische, also gegensätzliche oder solidarische Einleibung in einer übergreifenden, quasi leiblichen Einheit kooperativ verschmolzenen Partner ohne Reaktionszeit, also instantan, das ist eigentlich augenblicklich, ohne eine erkennbare Reaktionszeit. Darüber hinaus gibt es Einlabung auch im Verhältnis zu Gegenständen der Wahrnehmung, die an sich nicht Leiber sind, wenn sie auch durch Gestaltverläufe, die mit eigenleibig spürbaren Bewegungssuggestionen übereinstimmen und diese nah verwandte synästhetische Charaktere eine sozusagen leibartige Physiognomie besitzen. Die unwillkürlichen Mitbewegungen des durch Faszination gefesselten Zuschauers, zum Beispiel mit dem Fußballspiel, beim Fußballspiel liefern Zeugnis von solcher Einleibung. Jetzt grundsätzlich, ich sage das noch kurz vor der Pause, er bringt das nochmal hier auf den Punkt, überhaupt ist normale Wahrnehmung, die ja die Sinnesphysiologie in dem bekannten Sinne interpretiert, also überhaupt ist normale Wahrnehmung nicht bloß Aufnahme und Verarbeitung von Signalen, wie die Physiologie und die an dieser sich orientierende Psychologie nahelegen, sondern in erster Linie Einleibung. Nochmal zum Sehen. Eine einfache Beobachtung am Sehen macht das klar. Wenn die schnelle, bedrohliche Näherung eines Gegenstandes gesehen wird, ist der Sehende gewöhnlich in der Lage, durch zweckmäßige Körperbewegung unwillkürlich, oft sehr geschickt und ohne Überlegung auszuweichen, sei es, dass er zur Seite springt oder nur den Kopf von einer zum Schlag ausholenden Hand wegbiegt und so weiter. Dazu ist er nicht dadurch in der Lage, dass er den bedrohten eigenen Körper so gut wie das gefährliche Objekt sähe, das tut er meistens gar nicht, und sich über Lagen und Abstände dieser Dinge Rechenschaft gäbe. Den eigenen Kopf zum Beispiel sieht er im Allgemeinen nicht. Vielmehr ist der eigene Leib im Sehen, ohne gesehen zu werden, dennoch mit wahrgenommen, weil Sehen Einleibung ist und daher ein Koagieren ohne Reaktionszeit mit dem andringenden Objekt ebenso gestattet wie in den vorher besprochenen Fällen. Wie wenig solches Geschick selbstverständlich ist, bemerkt man beim Vergleich des Sehens mit dem Hören, dem es fehlt. Nicht beim Hören ist es vollkommen anders. Wenn man das bedrohliche Objekt nur heranbrausen hört, ist man viel ratloser als beim Sehen. Wie und wohin man sich wenden soll, um sich zu schützen. Das liegt nicht etwa daran, dass das Hören weniger als das Sehen zur Einleibung begabt wäre, aber es hat dafür andere Kanäle. Rhythmischer Schall aller Art, Gesang, Instrumentalmusik, Händeklatschen, anfeuernde Rufe, ist der stärkste Zünder der Einleibung, fähig diese wie eine Glocke über eine Menschenmenge zu stülpen, wodurch die bekannten massenpsychologischen Effekte ausgelöst werden, die ja auch so erklärt übrigens. Es gibt auch eine ganze hochinteressante Theorie massenpsychologischer Effekte, die in der Form sehr originell ist. Er interpretiert das mit seiner Theorie der Einleibung. Wodurch die bekannten massenpsychologischen Effekte ausgelöst werden, aber nicht nur sie. Wenn ein anregender Gesprächspartner den anderen mitreißt, nachdem eine Hemmschwelle der Lustlosigkeit oder des Widerstandes überwunden hat, bildet sich eine gemeinsame Situation und Atmosphäre, worin die Beteiligten miteinander warm werden und sich gleichsam die Bälle zuspielen. Die Spannung und Schwellung in der leiblichen Ökonomie oder die Ballspielmannschaften im schon erwähnten Beispiel sportlichen Wettkampfs für Einleibung. Das erst einmal vor der Pause. Also der Begriff der Einleibung ist ein Kunstwort. Ich will das nochmal versuchen auf den Punkt zu bringen. Was es meint? Es meint eine spontane, ohne erkennbaren Zeitverlust sich abspielende Herstellung eines Quasi-Leibes, der nicht zum Körper gerinnt und sich nicht verdichtet materialisiert zum Körper eines Quasi-Leibes, eines ganzheitlich atmosphärischen gemeinsamen Quasi-Leibes, der elementar und in rasender Schnelligkeit entsteht und auch wirkmächtig ist. Das kann man nur von einer ganz oberflächlichen, rationalistischen oder physiologistischen Sicht aus leugnen, dass das so ist. Und das sind ja bewegende Fragen, die ja die herkömmliche Philosophie überhaupt nicht klären kann, konnte, wie so etwas überhaupt zustande kommt. Wie so etwas in einer Gruppensituation zum Beispiel, in einer massenpsychologischen Situation geschieht. Und da liefert er eine ganze Reihe hochinteressanter Ansätze. Wer es zum ersten Mal hört, der ist vielleicht etwas verwirrt und verblüfft und denkt vielleicht, was ist das hier? aber wir sprechen noch darüber. Wir machen eine kleine Pause, sagen wir mal 6, 7, 8 Minuten so. Übrigens eben bezogen auf einen Band, der auch im Literaturverzeichnis steht, Leib und Gefühl, Materialien zu einer philosophischen Therapeutik in einer psychotherapeutischen Reihe erschienen. Das ist interessant. Hermann Schmidt ist der einzige Philosoph, der auch von vielen Psychotherapeuten nicht nur geschätzt wird, sondern auch wenigstens partiell in die eigene Arbeit einbezogen wird. Also er hat sich ein Renommee verschafft und viele seiner Überlegungen, das kann ich hier gar nicht darstellen, das kann ich nur andeuten, haben auch enorme therapeutische Auswirkungen. Er hat sich zum Beispiel sehr intensiv mit der Schmerzbehandlung beschäftigt. Was ist Schmerz? Ich habe von niemandem so etwas Tiefsinniges und Intelligentes jemals gelesen über Schmerz. Was ist Schmerz? Auch vieles sehr Feinsinnige und Tiefsinnige gesagt über den Umgang mit Schmerz. Schmitz hat eine Fülle von Phänomenen überhaupt in die Sprache gebracht, von denen man bislang kaum wusste, dass man sie präzise begrifflich fassen kann. Was ist Erschrecken? Was passiert beim Einschlafen? Was passiert beim Aufwachen? Was passiert in ganz bestimmten Situationen mit der Raumempfindung? Was ist Angst? Was passiert mit der eigenen Leibwahrnehmung in der Angst? Und Ähnlichem. Also ganz überraschend, hat er die Sprache in einer ungeheuren Weise verfeinert und das auf Formeln gebracht, was gemeinhin im Meinen, entweder im reinen physiologisch-medizinischen bleibt oder im Meinen und Wägen und sagen wir mal eher dumpfen, gefühligen. Er hat das wirklich auf Begriffe gebracht. Also Materialien zu einer philosophischen Therapeutik. Eine Zusammenfassung seiner Philosophie in einem kleinen Bändchen, 98 erschienen, ist der Leib, der Raum und die Gefühle, so habe ich das hier heute genannt. Das ist die knappste Zusammenfassung, die er vor einigen Jahren gegeben hat, über seine eigene Philosophie. Ich will noch mal zwei Stellen Ihnen darstellen. Ich sagte, ich will heute als Philosoph in gewisser Weise ein bisschen zurücktreten und hier dem Schmitz das Feld quasi überlassen, deswegen zitiere ich länger, als es sonst üblich ist. Aber es ist wichtig für unseren Zusammenhang, weil wir auf Schmitz in anderen Zusammenhängen immer wieder stoßen werden. In der gesamten Vorlesungsreihe in diesem Sommersemester ist er eine wichtige Figur. Nochmal zur Frage der Gefühle. In einem wunderbaren Essay mit dem Titel Die Autorität der Trauer schreibt er Folgendes. Ich zitiere das mal. Die herrschende Lehre behandelt Gefühle als bloß subjektive, private Zustände des Erlebens. Das ist ja nur Gefühl. Die rationalistische Philosophie, das ganze rationalistische Denken, wertet das ja im Gemeinen ab. Nur Gefühl, nur subjektives Gefühl. Also die herrschende Lehre behandelt die Gefühle als subjektive, private Zustände des Erlebens. So in der neuesten Psychologie, sogar als kognitive Reaktionen. Das heißt Weisen der Verarbeitung von Kenntnisnahmen, was aber auf viele Gefühle, zum Beispiel Grund- und gegenstandlose Trauer, ersichtlich nicht zutrifft. Für ein solches Gefühlsverständnis muss die Autorität von Gefühlen ein Rätsel bleiben. Was könnten meine privaten Zustände und Reaktionen mir zu sagen haben, in dem Sinn, dass sie mich zu einem Gehorsam verpflichten, eventuell sogar im Fall verbindlicher Normen ohne Rücksicht auf mein Belieben. Also das ist ja das, was man in der Antike als das Überwältigende und Ergreifende gesehen, also im Sinne von Empedokles, der Eros ergreift den Menschen. Der ist also der ist weder subjektiv noch objektiv, sondern es ist ein Etwas, was den Menschen ganzheitlich ergreift, was ihn packt, was ihn vollkommen durchwaltet und durchwirkt. wo sein Ich klein ist dagegen und kapituliert. Das Rätsel löst sich erst, wenn man solche Gefühle richtiger als Atmosphären versteht. Den Begriff hat er von Ludwig Klages übernommen, in dem Zusammenhang, die den Menschen umhüllen und einnehmen wie das phänomenale Wetter. Das ist ja keineswegs ein Zustand der mehr oder weniger warmen und feuchten Luft ist, sondern eine eigenartig charakterisierte einbettende Weite, die bloß am eigenen Leibe gespürt wird, aber nicht als etwas vom eigenen Leibe, sondern als eine Art Gegenspieler, der über den Leib hinausgeht und auf ihm Macht ausübt. Wie in anderer Weise die reißende, niederziehende Schwere, der man sich im Fallen entgegenstemmt, obwohl man sie nirgends als am eigenen Leib spürt. Luft ist ein erdachter Körper, den man sich zurechtlegt, um solche gespürten Atmosphären auf das für Berechnung und Prognose handlichere Festkörpermodell zu reduzieren, dem die Luft vollends gehorcht, wenn man sie als ein aus Molekülen oder Atomen gleichsam wirbelnden Steinchen bestehendes Gas deutet. Den Phänomenen wird man besser gerecht, wenn man solche Atmosphären wie das Wetter mit den Gefühlen zusammenstellt. Es ist kein Zufall, dass Menschen mit solcher Begeisterung, mit solchem Interesse, mit solchem Engagement sich zum Beispiel über die jeweilige Wetterlage unterhalten. Das ist kein Zufall, das ist auch nicht banal. Wenn man sagen kann, ach, das ist ja banal. Das ist gar nicht banal, weil das tief eingreift in dieses leibliche Grundkommunikation des Menschlichen in der Weltseins. Ein Mittelglied bilden die optisch-klimatischen Atmosphären, die keineswegs aus einem optischen und einem klimatischen Anteil zusammengesetzt sind, wie ein physiologistischer Fehlschluss von den sensorischen Aufnahmeorganen auf die Phänomene nahelegen könnte, sondern ganzheitliche Eigenart besitzen. Hier trifft mal dieses Wort, was ich sonst, wie ja einige von Ihnen wissen, eher vermeide, dieses modisch abgeflachte Wort des Ganzheitlichen. Hier trifft es wirklich. Als erstes Beispiel erwähne ich die kühlfahle, in eigentümliche Fremdheit sich entziehende Atmosphäre des verbleichenden Tages, worüber Nietzsche sein Zarathustra sprechen lässt. Jetzt Zitat Nietzsche: Die Sonne ist schon lange hinunter, sagte er endlich, die Wiese ist feucht. Von den Wäldern her kommt Kühle. Ein Unbekanntes ist um mich und blickt nachdenklich. Was? Du lebst noch, Zarathustra? Warum? Wofür? Wodurch? Wohin? Wo? Wie? Ist es nicht eine Torheit zu leben? Ach, meine Freunde, der Abend ist es, der so aus mir fragt. Vergebt mir meine Traurigkeit. Zitat Ende. Hier geht die Atmosphäre der Dämmerung in die Atmosphäre der Trauer über. Freilich einer besonderen, befremdenden Trauer, die man auch als Angst und Verzweiflung bezeichnen könnte, weil alle Erstreckungen des Strebens, die den Menschen normalerweise an seine Umgebung binden und ihm Halt und Orientierung geben, in diese Atmosphäre wie ins Leere führen oder wie an eine glasige Wand, die durchsichtig ist, aber nichts mehr zu greifen gestattet, das heißt die Lebensbezüge nicht mehr zu ihren Bezugspartnern durchlässt. Hochinteressante Beobachtungen. Gerade heute Nacht ist mir das deutlich geworden, wenn man viel Schmitz liest, dann nimmt man anders wahr. Ich war nachts um 4 wach, hellwach, und war längere Zeit auf dem Balkon draußen. Und das ist ja die Zeit, wo um diese Jahreszeit schon eine gewisse Helligkeit zu spüren ist. Die Nacht ist vorbei, aber der Morgen ist noch nicht gekommen. Und diese eigenartige, fahle, gespenstische zwischen Farbigkeit und Farblosigkeit pendelnde, changierende Atmosphäre ist wirklich hochfaszinierend, wenn man sich das mal wirklich, wenn man das mal wirklich zulässt und das versuchen würde, in die Sprache zu bringen. Er macht das. Verwandt ist jede Atmosphäre, die frösteln lässt wie das trübe, feucht-kühle Novemberwetter, ganz im Gegensatz zu der trockenen Kühle unter einem blauen Himmel eines klaren Wintertages oder zu der lauen, dunstigen, eröffnen, zerfließenden Atmosphäre des Frühlings und so weiter. Und dann gibt es durch sein ganzes Werk sich ziehend immer wieder Betrachtungen, zum Beispiel zur Stille. Also das fand ich, wenn ich Schmitz lese, immer wieder begeisternd und faszinierend. Ich habe noch nie etwas Besseres und Tieferes und Feinsinnigeres gelesen über Stille. Wir wissen ja alle, dass Stille vollkommen verschieden wirken kann. Stille ist was vollkommen anderes, wenn es vorher laut war. Stille kann sich plötzlich als peinliche Stille herausstellen, als beklemmende Stille, als beängstigende Stille. Man kann das ja beobachten, wenn man Menschen etwa in der S-Bahn beobachtet, beim Fahrgeräusch, dann ist das ein ständig mitlaufendes Geräusch. Dann werden Zeitungen geblättert, dann knistern die Zeitungen, es werden Bücher vielleicht gelesen, Gespräche mehr oder weniger laut. Wenn dann plötzlich die Bahn auf der Strecke stehen bleibt und es alles vollkommen ruhig wird, dann kommt eine ganz eigenartige Stimmung im Abteil auf. Das Knistern der Zeitung ist ganz laut, was vorher leise war. Und man merkt nach einigen Minuten, wenn das also länger dauert, wie eine gewisse Unbehaglichkeit sich breit macht. Die Menschen, denen ist also der Geräuschhintergrund genommen und die plötzliche Stille, die eintritt, hat etwas Gespenstisches. Man lacht verlegen, es gibt plötzlich Blickkontakt, den es vorher nicht gegeben hat und plötzlich ist ein ganz anderes Fluidum im Raum. Das ist nicht banal, sondern es ist wirklich, das ist ja lebendig, das ist ja wirklich, das ist ja keine Fiktion. Also über die Stille. Ich meine, das braucht aber ihre Autorität nicht im Wege zu stehen. Im Gegenteil, die Abstandnahme von dieser durch personale Emanzipation wird dadurch schwieriger als die von der Autorität eines bequem objektivierbaren Befehlsgebers, generell für solche Atmosphären. Für solche Autorität von Atmosphärischem erwähne ich jetzt noch das Beispiel einer Atmosphäre, die genauso wenig wie das Wetter als Gefühl verstanden zu werden pflegt, ja im Gegensatz zu diesem nur selten als Atmosphäre überhaupt entdeckt wird, aber als solche und durch Autorität Gefühlen mindest nahe steht. Schmidt sagt immer wieder, diese Atmosphären haben Autorität. Es ist keine Fiktion, es hat sich keiner ausgedacht. Das ist weit das Subjektive übersteigend. Ich meine die Stille, die physiologisch weiter nichts als Abwesenheit akustischer Reizung ist. Phänomenologisch aber ein höchst aufdringlicher Gegenstand der Wahrnehmung sein kann, und zwar ohne jede Rücksicht auf akustische Sinnesdaten, nämlich sowohl bei deren gänzlichem Fehlen als auch in Konkurrenz mit gleichzeitig gehörtem Geräusch. Ich denke an feierliche oder zarte Stille in der Natur oder in einer hohen Halle, an dumpfe, lastende, bleierne Stille, an die brütende, panische Stille zum Beispiel des mediterranen Mittags, die den Griechen als Sirene, den Kirchenvätern unter anderem als Mittagsdämon erschien. Ja, auch die Figur des Pan in der griechischen Mythologie ist ja so etwas. Pan ist ja eine wirkliche, im Sinne der antiken Befindlichkeit, eine wirkliche Größe, der Pan, der den panischen Schrecken verursacht, der in der Mittagshitze, wenn die Sonne senkrecht steht, auftaucht als eine eigene, numinose Gewalt, die den Menschen vollständig durchwirkt und durchwaltet. Solche ausgeprägte Stille hat Weite, Gewicht und Dichte und im Falle der feierlichen oder zarten Stille eine Autorität, mit der sie dem für sie empfänglichen Menschen, empfänglichen von ihr affektiv betroffenen Menschen, die verbindliche, das heißt von seinem Belieben unabhängig geltende Norm auferlegt, sie zu schonen, das heißt nicht ohne triftigen Grund laut zu sprechen, zu schreien oder zu lachen oder auf andere Weise, die die Stille zerreißt, Getöse zu machen. Auf einen Menschen, der in einer solchen Atmosphäre unvermittelt ordinäre Musik vom Radio oder Band erscheinen lässt, werden sich gleich die strafenden Blicke feinfühliger richten, strafend, weil sich der Betreffende gegen eine in ihrer Sicht für alle Anwesenden verbindliche Norm vergangen hat, eine Norm, die niemand erlassen und sanktioniert hat, die vielmehr von der feierlichen oder zarten Stille ausstrahlt und so weiter, findet sich leitmotivisch in seinem gesamten Werk immer wieder, finden sich immer wieder Betrachtungen über die Stille und über das Phänomen der Faszination. Faszination, die ja ein Wort, was ja eigentlich Fesselung bedeutet. Übrigens der erste Denker, der die Faszination in diesem umfassenden Sinne als Fesselung verstanden hat, war der von mir, ja, wie Sie wissen, sehr geschätzte Giordano Bruno. Wenig bekannt. Giordano Bruno hat um 1589-90 eine kleine Schrift geschrieben, De Vinculis in Genera, über die Fesseln im Allgemeinen, wo er fast im Vorgriff auf die Jahrhunderte später erst entwickelte Leibphilosophie von Hermann Schmidt diese Vorgänge als Fesselung beschreibt, dass also leibliches Kommunizieren immer einer Fesselung entspricht. Und im Sinne Schmidts eine Einladung, zum Beispiel, dass jemand beobachtet einen Seiltänzer, der also mit einer Stange balanciert, und in atemloser Spannung gibt es eine, wie man trivial sagt, eine Identifizierung. Aber im Grunde genommen, sagt Schmidt, ist es weniger eine Identifizierung als eine spontane, synchrone Einleibung. Ein Quasi-Leib überwölbt und durchdringt den ganzen Kontext, die ganze Situation. Kritisch, negativ könnte man sagen, es ist ja eine mythologische Denkfigur, die hier wieder aufgegriffen wird. Das ist nicht so, ich muss das nochmal klar sagen. Schmidt ist da sehr präzise. Es geht nicht darum, ich möchte das nochmal betonen, eine vormentale Form von Numinosität und allseits ergreifenden Mächten in unserer Zeit wiederzubeleben. So nicht. Aber es geht sehr wohl darum, diesen ohnehin uns ständig begleitenden und ständig bestimmenden und durchstimmenden Wahrnehmung eine Würde wieder zu gestehen, eine eigene Dignität und eine Genauigkeit der Beobachtung und eine Genauigkeit der Sprache, gerade damit wir nicht auf eine unkontrollierte und unreflektierte Weise hineinfallen in solche ergreifenden, numinosen Vorgänge. Wie das ja zum Beispiel, Sie kennen das vielleicht, der Psychologe C.G. Jung am Beispiel des Nationalsozialismus verdeutlicht hat, dass also die Deutschen ergriffen worden seien, seine berühmte These, von einem Wotan-Archetypus, also einem gewaltig ergreifenden, numinosen Etwas. In der Psychotherapie und der Psychoanalyse findet man natürlich auch derartige ergreifende Wesenheit, etwa unter dem Titel der Komplexe. Der Minderwertigkeitskomplex zum Beispiel. Also die Komplexe in der Psychoanalyse sind ja ähnliche ergreifende, bestimmende Wesenheiten oder auch die jungen Archetypen. Da taucht das ja auf mit anderer Sprache, in anderer Begrifflichkeit, aber da hat man das ja auch, dass also dem Menschen etwas ergreift, was sein Ich weit übersteigt. Und was er eben nicht ohne weiteres abschirmen kann und wo er nicht seine kleine Ich-Haftigkeit einfach so einzementieren kann, dass das nicht durchdringt. Und das ist immer da. Das durchwaltet uns ständig. Das ist eigentlich unsere alltägliche Erfahrung. Und das ist der Grundansatz von Schmidt. Unsere alltägliche Erfahrung, das, was jeder kennt und jeden Tag ohnehin lebendig wirklich schaut, wahrnimmt, dem eine Sprache zu geben. Und zwar keine verschwommene, keine fluktuierende und auch im engeren Sinne keine dichterische Sprache, obwohl es bestimmt Begriffe gibt, die auch etwas quasi Poetisches haben, sondern eine sehr genaue, eine phänomenologisch genaue Begrifflichkeit. Und das mit Engung und Weitung hört sich zunächst sehr simpel an. Engung und Weitung als Grundposition des Lebendigen ist fast banal. Aber wenn man das weiterdenkt, dann hat das erstaunliche Konsequenzen für auch das eigenleibliche Spüren, was ist Engung, was ist Weitung. Das kann man ja im Atmen ganz genau spüren. Wo gibt es eine Weitung, die dann wieder umschlägt, eigentümlich, in eine gespannte Engung, die dann wieder in eine Weitung ausläuft, in der ständigen, lebendigen Pulsation. Das macht ja überhaupt den Prozess des Lebendigen hier aus. Also Phänomenologie in diesem Sinne, das ernst nehmen, was sowieso uns alle bestimmt. Da müssen wir nichts dazu erfinden. Und Schmidt baut auch keine Metaphysik an diese Stelle und will es auch gar nicht, sondern er betrachtet die Phänomene. In diesem Sinne ist es Phänomenologie und erhebt allerdings einen erheblichen Anspruch wo ich sagen würde, den er in der Form nicht einlösen kann, der ist vielleicht auch nicht einlösbar, einen neuen Schritt im Selbstverständnis des Menschen zu leisten. Den Anspruch erhebt er, also eine neue Anthropologie zu schaffen, den Menschen also nochmal ganz neu zu betrachten und alle Dogmen und Hypothesen, ja Fiktionen, von innen, außen, Innenwelt, Außenwelt, Seele, Geist, Körper, erst einmal zu den Akten zu legen. Und sagen, das ist ja nicht das, was beobachtet wird. Und da liegt die kolossale Faszination dieses Denkens, dass dieses Denken tatsächlich diese Beobachtung vollkommen ernst nimmt. Und das finde ich spannend und hochinteressant. Und das wird auch mich weiterhin beschäftigen. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, in 10 Minuten ein paar Fragen zu stellen. Ich bin hier mal heute als jemand aufgetreten, der quasi dem Schmitz in den Mittelpunkt gestellt hat. Habe mal mein eigenes Denken eher zurückgestellt. Das war mir für heute wichtig. Ich will dann das nächste Mal jetzt mehr von meinen eigenen philosophischen Ansätzen aus die Frage der Zeit behandeln. Und zwar nicht Zeit in einem abstrakt philosophischen oder physikalischen Sinne, auch nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern Zeit im Sinne der Leibesphänomenologie. Also wie wirkt Zeit? Was ist zum Beispiel die leiblich erlebte Gegenwart? Wie manifestiert sich das? Was ist für den Leib Vergangenheit? Und diesen ganzen Bereich, also der Zeitwahrnehmung in der Leibesphänomenologie, mal darstellen, auch am Prozess, am Prozesshaften, am Prozessualen, am Rhythmischen zeigen. Das ist ja eine wesentliche Komponente der Zeit, ist ja nicht das einfach das Fließen, das lineare Fließen, sondern ist ja das Rhythmische, die Pulsationsbewegung, das rhythmisch-prozessuale, wenn man das so nennen will. Gut, mir ist schon spät.